gefunden, die auf der Flucht dorthin erschlagen wurden, sagte der Kundschafter. Und wir haben kleine, versprengte Trupps getroffen, die führerlos hin und her irrten. Was aus Erkenbrand geworden ist, scheint niemand zu wissen. Wahrscheinlich wird er eingeholt, ehe er Helms Tor erreicht, wenn er nicht schon umgekommen ist. »Hat man etwas von Gandalf gesehen?« fragte Theoden. »Ja, Herr. Viele haben einen alten Mann in weißer Kleidung gesehen, der zu Pferde wie ein Sturmwind über die Ebene gebraust ist. Manche dachten, es sei Saruman. Er soll sich vor Anbruch der Nacht nach Isengard aufgemacht haben, hieß es. Manche sagen auch, vorher schon hätten sie Schlangenzunge gesehen, wie er mit einem Trupp Orks nach Norden ging.« »Schlangenzunge wird es übel ergehen, wenn er Gandalf begegnet«, sagte Theoden. »Jedenfalls fehlen mir nun meine beiden Ratgeber, der alte wie der neue.« »Aber in dieser Notlage können wir nichts Besseres tun als weiterreiten, wie Gandalf gesagt hat. Zu Helms Tor, ob Erkenbrand da ist oder nicht. Weiß man, wie stark das Heer ist, das von Norden anrückt?« »Es ist sehr stark«, sagte der Kundschafter. »Zwar, wer flieht, zählt jeden Feind doppelt, aber ich habe mit wackeren Männern gesprochen und habe keinen Zweifel, dass das Hauptheer des Feindes viele Male größer ist als alles, was wir hier haben.« »Dann wollen wir uns beeilen«, sagte Eomer. »Durch die Feinde, die schon zwischen uns und der Festung sind, müssen wir hindurchstoßen. In Helms Klamm gibt es Höhlen, wo Hunderte sich versteckt halten können, und geheime Pfade führen von dort in die Berge hinauf.« »Verlass dich nicht auf die geheimen Pfade«, sagte der König. »Saruman hat dieses Land lange ausspioniert. Aber in der Festung werden wir uns lange halten können. Vorwärts!« Das ritten nun mit Eomer in der Vorhut. Weiter ging es durch die Nacht, immer langsamer, weil die Dunkelheit zunahm und der Weg nach Süden anstieg, immer höher hinauf in die Hügel am Fuße des Gebirges. Vor sich fanden sie nur wenige Feinde. Hier und da stießen sie auf einen Streiftrupp der Orks, die aber flüchteten, ehe die Reiter sie zum Kampf stellen konnten. »Es wird nicht lange dauern, fürchte ich«, sagte Eomer, »bis die Ankunft unseres Heeres dem feindlichen Anführer bekannt ist, Saruman oder wem immer er den Oberbefehl übertragen hat.« Hinter ihnen nahm der Kriegslärm zu. Durch die Dunkelheit drangen raue Marschgesänge zu ihnen herüber. Sie waren schon weit ins Klammtal hinaufgeritten, als sie zurückblickten. Hinter sich sahen sie Fackeln, unzählige Lichtpunkte auf den schwarzen Feldern, verstreut wie rote Blumen oder in langen, flackernden Reihen aus dem Flachland heraufziehend. Hier und da flammte ein größerer Brand auf. »Es ist ein großes Heer und uns hart auf den Fersen«, sagte Aragorn. »Sie kommen mit Feuer«, sagte Theoden, »und brennen alles am Wege nieder, Karte, Schober und Baum.« Dies war ein fruchtbares Tal mit vielen Gehöften. »Mein armes Volk!« »Wenn es doch nur Tag wäre, und wir könnten wie ein Gewitter aus den Bergen auf sie herabstoßen«, sagte Aragorn. »Es geht mir gegen den Strich, vor denen zu fliehen.« »Viel weiter brauchen wir nicht zu fliehen«, sagte Eomer. »Bald kommen wir zu Helmsdamm, einem alten Graben und Erdwall, quer durchs ganze Tal, eine Viertelmeile vor Helms Tor. Dort können wir kehrt machen und ihnen eine Schlacht liefern.« »Nein, wir sind zu wenige, um den Damm zu verteidigen«, sagte Theoden. »Er ist über eine Meile lang, und die Bresche darin ist breit. An der Bresche wird unsere Nachhut standhalten müssen, wenn wir bedrängt werden«, sagte Eomer. Weder Mond noch Sterne schienen, als die Reiter die Bresche im Damm erreichten, wo der Bach von oben herabfloss und der Weg am Ufer entlang zur Hornburg hinaufführte. Der Wall ragte plötzlich vor ihnen auf, ein hoher Schatten hinter einem dunklen Graben. Als sie herankamen, rief ein Wachtposten sie an. »Der Herr der Mark reitet zu Helms Tor«, antwortete Eomer. »Ich bin Eomer, Eomunds Sohn.« »Unverhofft gute Nachricht«, sagte der Posten, »beeilt euch! Der Feind ist euch auf den Fersen.« Das Heer ritt durch die Bresche und machte dahinter auf dem Wiesenhang Halt. Zu ihrer Freude erfuhren sie nun, dass Erkenbrand viele Männer zur Verteidigung von Helms Tor zurückgelassen hatte und dass noch andere hierher entkommen waren. »Etwa 1000 kampffähige Männer zu Fuß haben wir«, sagte Gamling, ein alter Mann, der die Wachen am Damm befehligte. »Aber die meisten von ihnen haben schon zu viele Winter auf dem Buckel, wie ich selbst, oder zu wenige, wie mein Enkel hier. Was gibt es Neues von Erkenbrand? Gestern kam Meldung, er ziehe sich hierher zurück mit allem, was von den besten Reitern der Westfold noch übrig ist. Aber er ist nicht gekommen. »Ich befürchte, jetzt wird er nicht kommen«, sagte Eomer. »Unsere Kundschafter haben nichts von ihm gemeldet, und das ganze Tal hinter uns ist voller Feinde.« »Ich wünschte, er wäre entkommen«, sagte Theoden. »Er ist ein gewaltiger Krieger. In ihm ist Helm Hammerhans Stärke wiedererstanden. Aber hier können wir nicht auf ihn warten. Wir müssen alle Kräfte nun hinter den Mauern sammeln. Habt ihr genug Vorräte eingelagert? Wir bringen wenig mit, denn wir sind zu einer offenen Feldschlacht ausgeritten und nicht zu einer Belagerung.« »Hinter uns in den Höhlen der Klamm sind 3/4 der Bewohner der Westfold, alte und junge Kinder und Frauen«, sagte Gamling. »Aber auch viel an Nahrungsvorräten, Tieren und Futter wurde dorthin geschafft.« »Gut so«, sagte Eomer, »denn alles, was im Tal geblieben ist, das verbrennen oder rauben sie.« »Wenn sie an Helmstor kommen, um noch mehr zu holen, werden sie es teuer bezahlen müssen«, sagte Gamling. Dann heereten weiter. Vor der Rampe, die den Bach überquerte, saßen sie ab. In langer Reihe führten sie ihre Pferde hinauf und durchs Tor der Hornburg. Dort wurden sie abermals hoffnungsfroh begrüßt, denn nun waren sie zahlreich genug, um sowohl die Burg als auch den Klammwall zu bemannen. Schnell teilte Eomer seine Leute ein. Der König und die Männer seines Hausvolks besetzten die Hornburg zusammen mit vielen von der Westfold. Auf dem Klammwall und seinem Turm und dahinter aber stellte Eomer den größten Teil seiner Streitmacht auf, denn hier schien die Verteidigung am schwierigsten, wenn der Angriff entschlossen und mit starken Kräften unternommen würde. Die Pferde wurden weit in die Klamm hinaufgeführt, bewacht von einigen wenigen, die man entbehren konnte. Der Klammwall war 20 Fuß hoch und so dick, dass 4 Mann darauf nebeneinander gehen konnten, gedeckt von einer Brustwehr, über die nur ein großer Mann hinwegsehen konnte. Hier und da waren Schießscharten in den Stein eingelassen. Auf den Wall gelangte man über eine Treppe, die von einer Tür in der Außenmauer der Hornburg herabführte, und 3 andere Treppen führten von hinten aus der Klamm herauf. An der Frontseite war der Wall glatt, und die großen Steinblöcke, aus denen er bestand, waren so geschickt verfugt, dass kein Fuß daran Halt finden konnte. Am oberen Rand hingen sie über, wie vom Meer unterhöhlte Klippen. Gimli stand auf dem Wall, an die Brustwehr gelehnt, während Legolas oben auf der Mauer saß, den Bogen in der Hand und in die Dunkelheit hinausspähend. »Das hier ist eher nach meinem Geschmack«, sagte der Zwerg, auf die Steine stampfend. »Immer schlägt mir das Herz höher, wenn wir zu den Bergen kommen. Dieses Gestein ist gut. Das Land hier hat feste Knochen. Ich habe es gleich unter den Füßen gespürt, als wir vom Damm heraufkamen. Gib mir 1 Jahr Zeit und 100 von meinem Volk, und ich mache aus diesem Platz eine Festung, an der sich die Heere wie Wellen brechen würden.« »Daran zweifle ich nicht«, sagte Legolas. »Du bist eben ein Zwerg, und ihr Zwerge seid ein seltsames Volk. Mir gefällt es hier überhaupt nicht, und das wird auch bei Tageslicht nicht besser werden. Aber du beruhigst mich, Gimli. Und ich bin froh, dich mit deinen starken Beinen und der schweren Axt nahe beizuwissen. Ich wünschte, wir hätten mehr von deinem Volk bei uns. Aber noch lieber wäre mir, wir hätten 100 gute Bogenschützen aus dem Düsterwald. Wir könnten sie gebrauchen. Auch die Rohirrim haben gute Schützen auf ihre Art, aber es sind zu wenige hier. Viel zu wenige.« »Zum Schießen ist es zu dunkel«, sagte Gimli. »Eigentlich ist jetzt Schlafenszeit.« »Schlafen? Nie hätte ich geglaubt, dass ein Zwerg den Schlaf so sehr vermissen könnte. Reiten macht müde. Trotzdem zuckt mir die Axt in der Hand. Gib mir eine Riege Orkhälse und genug Platz zum Ausholen, und die Müdigkeit wird wie weggeblasen sein.« Die Zeit verging langsam. Weit unten im Tal brannten hier und da immer noch Feuer. Isengards Heere rückten nun schweigend heran. Ihre Fackeln sah man in vielen Reihen das Tal heraufziehen. Plötzlich hörte man vom Damm wildes Gebrüll und die grimmigen Schlachtrufe der Menschen. Lodernde Brände erschienen über dem Kamm und besonders dicht an der Bresche. Dann zerstreuten sie sich und verschwanden. Männer kamen übers Feld gerannt und die Rampe zum Tor herauf. Die Nachhut der Westfolder hatte den Damm aufgeben müssen. Der Feind ist zum Greifen nah, sagten sie. Wir haben alle Pfeile verschossen, die wir hatten, und den Dammgraben mit Orgleichen gefüllt, aber lange wird sie das nicht aufhalten. Sie klettern schon an vielen Stellen die Böschung hinauf, in dichten Haufen, wie Ameisen. Aber wir haben sie gelehrt, Fackeln zu tragen. Der Himmel war völlig schwarz, und die unbewegte, drückende Luft kündigte ein Gewitter an. Plötzlich sprang ein blendendes Licht aus den Wolken. Gezackte Blitze krachten auf die Berge im Osten nieder. Für einen schreckenstarren Augenblick sahen die Männer auf dem Wall die ganze Fläche von ihnen bis zum Damm in grelles Licht getaucht. Sie war gedrängt voll schwarzer Kerle, manche breit und gedrungen, manche groß und grimmig, mit hohen Helmen und schwarzen Schilden. Immer noch strömten sie zu Hunderten über den Damm und durch die Bresche heran. Bis an den Wall in seiner ganzen Länge, von Felswand zu Felswand, ergoss sich die dunkle Flut. Donner grollte im Tal, Regen peitschte herab. Pfeile, dicht an dicht wie die Regentropfen, kamen über die Mauern geflogen und fielen klickend und klappernd auf die Steine nieder. Manche fanden ihr Ziel. Der Ansturm auf Helms Klamm hatte begonnen, doch von den Verteidigern war kein Laut oder Kampfruf zu hören, und keine Pfeile flogen als Erwiderung zurück. Die Angreifer machten Halt, bedenklich geworden angesichts der stumm drohenden Felsen und Mauern. Immer wieder zerfetzten Blitze die Dunkelheit. Dann brüllten die Orks, fuchtelten mit Speeren und Schwertern und schossen eine Wolke von Pfeilen auf jeden ab, der auf den Mauern zu sehen war. Und die Männer der Mark schauten verwundert hinab und glaubten, ein großes, dunkles Kornfeld voller stachlich glitzernder Ähren zu sehen, über das der Sturm des Krieges hinwegfegte. Schrille Trompetenstöße ertönten. Der Feind brandete heran, teils gegen den Klammwall, teils gegen die Rampe, die zum Tor der Hornburg hinaufführte. Dort wurden die größten Orks eingesetzt und die wilden Menschen aus den dunländischen Steppen und Hügeln. Einen Augenblick warteten sie ab, dann stürmten sie vor. Es blitzte, und auf allen Helmen und Schilden sah man die weiße Knochenhand von Isengard. Sie waren auf der Höhe des Felsens und rannten gegen das Tor an. Nun endlich kam die Antwort. Pfeile und Steine hagelten auf sie herab. Der Angriff stockte, die Kolonne löste sich auf und rannte zurück, sammelte sich und stürmte von neuem an, löste sich auf, stürmte, und jedes Mal kam sie erst an einem höheren Punkt zum Stehen. Wieder schrillten die Trompeten, und ein Haufen brüllender Menschen sprang vor. Sie hielten nach beiden Seiten die großen Schilde wie ein Dach über sich, und in der Mitte trugen sie zwei mächtige Baumstämme. Hinter ihnen scharten sich Bogenschützen der Orks und schickten Schwärme von Pfeilen zu den Verteidigern auf den Mauern hinauf. Die Angreifer erreichten das Tor. Von starken Armen geschwungen, krachten die Baumstämme gegen die Bohlen. Wenn ein Mann fiel, von einem herabgeschleuderten Stein zerschmettert, sprangen zwei andere herbei und nahmen seinen Platz ein. Wieder und wieder wuchteten sie die schweren Rammböcke gegen das Tor. Auf dem Klammwall standen Eomer und Aragorn beieinander. Sie hörten das Gebrüll und den dumpfen Aufprall der Böcke, und beim Aufleuchten eines Blitzes erkannten sie die Gefahr für das Tor. »Komm«, sagte Aragorn, »jetzt wird es Zeit, zusammen das Schwert zu ziehen.« Sie rannten auf dem Wall zur Treppe und in den äußeren Burghof auf dem Felsen hinauf. Im Vorübereilen nahmen sie eine Handvoll tüchtiger Schwertfechter mit. In einem spitzen Winkel auf der Westseite, wo die Felswand zur Burgmauer vorsprang, war eine kleine Ausfallpforte. Von da führte ein schmaler Pfad zwischen der Mauer und dem steil abfallenden Rand des Felsens zum Haupttor. Seite an Seite rannten Eomer und Aragorn hinaus, dicht gefolgt von den anderen. Blitzend fuhren ihre Schwerter zugleich aus den Scheiden. »Gut Wene«, rief Eomer, »gut Wene für die Mark!« »Anduril«, rief Aragorn, »Anduril für die Dúnedain.« Von der Seite stießen sie in die Kolonne der Wilden. Anduril zuckte auf und nieder wie eine weiße Flamme. Vom Turm und den Mauern stieg ein Ruf auf, »Anduril, Anduril zieht in den Krieg! Die zerbrochene Klinge leuchtet wieder!« Verstört ließen die Wilden die Rammböcke fallen und stellten sich zum Kampf, aber ihr Schildwall wurde wie vom Blitz zerschlagen. Und dann wurden sie weggefegt, niedergehauen oder vom Felsen in das steinige Bachbett hinabgestürzt. Die Orks schossen wild drauf los, dann blieben Eomer und Aragorn vor dem Tor stehen. Der Donner polterte nun entfernter. Auf den Bergen weit im Süden flackerten noch Blitze. Von Norden blies wieder ein frischer Wind. Die Wolken rissen auf und wurden abgetrieben, Sterne kamen zum Vorschein, und über den Hügeln auf der Westseite der Talmulde schwamm der niedergehende Mond, gelblich schimmernd zwischen den Wolkenfetzen. »Wir sind nicht zu früh gekommen«, sagte Aragorn und betrachtete die Torflügel. Die schweren Angeln und Eisenschienen waren verbogen und eingedellt, und von den Bohlen waren viele angebrochen. »Trotzdem können wir nicht hier vor der Mauer bleiben, um das Tor zu verteidigen«, sagte Eomer. »Schau«, er zeigte zum Weg vor der Rampe hinunter, »schon sammelte sich dort wieder ein großer Haufen Orks und Menschen auf der anderen Seite des Bachs. Pfeile schwirrten heran und prallten an die Steine ringsum. »Komm, wir müssen zurück und zusehen, dass wir das Tor von innen mit Steinen und Balken verrammeln. Kommt jetzt!« Sie machten kehrt und rannten zurück. In dem Moment sprangen etwa ein Dutzend Orks auf, die reglos zwischen den Erschlagenen gelegen hatten, und rannten rasch und leise hinter ihnen her. Zwei warfen sich hinter Eomer zu Boden, brachten ihn zu Fall und waren im nächsten Augenblick über ihm. Aber eine kleine dunkle Gestalt, die niemand bemerkt hatte, sprang aus den Schatten hervor mit einem heiseren Schrei. »Baruk Hazad! Hazad Aimeno!« Eine Axt schwang einmal hin und zurück und zwei Orks brachen kopflos zusammen. Die anderen ergriffen die Flucht. Eomer rappelte sich gerade auf, als Aragorn zurückgerannt kam, um ihm zu helfen. Die Ausfallpforte wurde wieder geschlossen, die Eisentür verriegelt und von innen mit Steinen verbarrikadiert. Als alle in Sicherheit waren, sagte Eomer, »Ich danke dir, Gimli Gloinsohn. Ich wusste gar nicht, dass du bei dem Ausfall mit dabei warst. Oft ist der ungebetene Gast die beste Gesellschaft. Wie kamst du dorthin?« »Ich bin euch nachgelaufen, um mir die Schläfrigkeit zu vertreiben«, sagte Gimli. »Aber dann sah ich diese Dunländer und fand sie etwas zu groß für mich. Also habe ich mich auf einen Stein gesetzt, um dir bei deiner Schwertarbeit zuzuschauen.« »Es wird mir nicht leicht fallen, es dir zu vergelten«, sagte Eomer. »Dazu findest du vielleicht noch etliche Gelegenheit, ehe die Nacht um ist«, sagte der Zwerg und lachte. »Aber ich bin ganz zufrieden. Seit wir in Moria waren, habe ich die Axt nur zum Holzhacken gebraucht.« »Zwei«, sagte Gimli und tätschelte seine Waffe. Er war an seinen Platz auf dem Klammwald zurückgekehrt. »Zwei«, sagte Legolas. »Mehr habe ich geleistet, obwohl ich inzwischen nach Orkpfeilen suchen muss, denn die meinigen sind alle verschossen. Immerhin beläuft sich die Zahl meiner Abschüsse nun auf mindestens 20. Doch nur wenige Blätter sind dies im Walde.« Und der niedergehende Mond schien hell. Doch den Reitern der Mark brachte das Licht wenig Hoffnung. Die Feinde vor ihnen schienen mehr und nicht weniger geworden zu sein, und immer neue Scharen drängten vom Tal durch die Bresche herein. Der Ausfall auf dem Felsen hatte den Verteidigern nur eine kurze Atempause verschafft. Mit verdoppelten Kräften wurde der Angriff aufs Tor wieder aufgenommen. Wie eine Sturmflut brausten Isengards Heere gegen den Klammwall an. Vom einen Ende zum anderen wimmelte es zu Füßen der Mauer von Orks und Dunländern. Seile mit Greifhaken wurden über die Brüstung geworfen, schneller als die Männer sie durchschneiden oder zurückwerfen konnten. Hunderte von langen Leitern wurden angestellt, viele wurden umgestürzt und zertrümmert, aber ebenso viele nahmen ihren Platz ein, und die Orks sprangen hinauf wie Affen in den dunklen Wäldern des Südens. Unten häuften sich die Toten und Verstümmelten wie Dachziegel in einem Sturm, türmten sich immer höher und abscheulicher auf, und immer kamen noch mehr Feinde. Die Männer von Rohan wurden müde. Sie hatten keine Pfeile und keine Speere mehr. Ihre Schwerter waren schartig, die Schilde gespalten. Dreimal konnten Aragorn und Eomer sie wieder sammeln, und dreimal flammte Anduril allen voran in einem verzweifelten Gegenangriff, der die Feinde vom Wall herabwarf. Dann gab es ein Getöse in ihren Brücken, in der Klamm. Orks waren wie Ratten durch die Rinne gekrochen, in der der Bach unter dem Wall hindurch nach draußen floss. Im Schatten der Felswände hatten sie sich gesammelt und abgewartet, bis der Kampf auf dem Wall am heißesten tobte und fast alle Verteidiger dort hinaufgeeilt waren. Dann kamen sie hervor. Schon waren einige tief in die Klamm bis zu den Pferden vorgedrungen und kämpften mit den Wachen. Mit seinem schaurigen Schlachtruf, der von den Felsen widerhallte, rannte Gimli die Treppe vom Wall in die Schlucht hinunter. »Khazad! Khazad!« Seine Axt bekam Arbeit im Überfluss. »Ei, ei!« rief er. »Die Orks sind hinter dem Wall! Ei, ei! Komm, Legolas! Es sind genug für uns beide! Khazad! Ei, Menu!« Der alte Gamling blickte von der Hornburg herab. Die mächtige Stimme des Zwergs durchdrang den Tumult. »Die Orks sind in der Klamm!« rief er. »Helm! Helm auf, Helmingas!« Er rannte die Treppe vom Felsen herab, gefolgt von vielen Männern aus der Westfold. Ihr Angriff war erbittert und überraschend, und die Orks wichen zurück. Binnen kurzem waren sie in den Engen der Schlucht eingekeilt und wurden allesamt erschlagen oder flohen schreiend in die Tiefen, wo sie von den Wachen in den verborgenen Höhlen niedergemacht wurden. 21, rief Gimli. Mit einem beidhändigen Hieb legte er sich den letzten der Orks vor die Füße. Damit wäre Herrn Legolas Kopfzahl überboten. »Wir müssen dies Rattenloch verstopfen«, sagte Gamling. »Es heißt, Zwerge könnten mit Steinen umgehen. Bitte hilf uns, Meister!« »Wir bearbeiten den Stein nicht mit der Streitaxt und auch nicht mit den Fingernägeln«, sagte Gimli. »Aber ich will sehen, was ich tun kann.« Sie sammelten ein, was sie an kleinen Felsbrocken und Steintrümmern in der Nähe fanden, und unter Gimlis Anleitung verstopften die Westfolder das innere Ende der Rinne bis auf einen engen Durchlass. Der vom Regen angeschwollene Klammbach schäumte und kreiste über das Stauwehr und breitete sich langsam in kalten Pfützen von Felswand zu Felswand aus. »Oben wird es trockener sein«, sagte Gimli. »Komm, Gamling, sehen wir, wie es auf dem Wall steht.« Er stieg hinauf und fand Legolas zusammen mit Aragorn und Eomer. Der Elb wetzte sein langes Messer. Für eine Weile war der Ansturm der Feinde abgeflaut, weil ihr Versuch, durch die Rinne einzudringen, vereitelt worden war. 21, sagte Gimli. Gut, sagte Legolas, aber ich bin jetzt bei 2 Dutzend. Zuletzt war es Kampf bis aufs Messer hier oben. Eomer und Aragorn stützten sich müde auf ihre Schwerter. Zur Linken wurde das Schlachtgetöse auf dem Felsen schon wieder lauter. Aber noch immer hielt die Hornburg stand, wie eine Insel im stürmischen Meer. Die Torflügel lagen in Trümmern, aber über die Barrikade aus Balken und Steinen, die dahinter stand, war noch kein Feind hinweggestiegen. Er blickte zu den blassen Sternen auf und zum Mond, der im Begriff war, hinter den Hügeln an der Westseite des Tals unterzugehen. »Diese Nacht dauert Jahre«, sagte er. »Wie lange lässt der Tag noch auf sich warten?« »Der Morgen ist nicht mehr fern«, sagte Gamling, der nun heraufgestiegen war und zu ihnen trat. »Aber er wird uns nichts nützen, fürchte ich.« »Trotzdem ist der Morgen immer die Hoffnung der Menschen«, sagte Aragorn. »Aber diese Isengarder Kreaturen, diese Halborks oder Orkmenschen, die Saruman mit seinem Hexenzauber gezüchtet hat, die machen nicht schlapp in der Sonne«, sagte Gamling. »Und die wilden Menschen aus dem Hügelland schon gar nicht. Hörst du nicht, wie sie schreien?« »Ich höre sie«, sagte Eomer, »aber für mein Ohr ist das nur Vogelgekreisch und viehisches Gebrüll.« »Doch viele schreien in der dunländischen Sprache«, sagte Gamling. »Ich kenne diese Sprache. Es ist eine alte Mundart der Menschen, und einst wurde sie in vielen westlichen Tälern der Mark gesprochen. Hört! Sie hassen uns, und jetzt freuen sie sich, denn unser Untergang scheint ihnen gewiss. Den König, rufen sie. Wir nehmen ihren König gefangen. Tod den Forgeul, tod den Strohköpfen, tod den Landräubern aus dem Norden. Das sind ihre Schimpfnamen für uns. Auch nach 500 Jahren haben sie ihren Groll darüber noch nicht vergessen, dass die Herren von Gondor die Mark Eol dem Jungen überlassen und ein Bündnis mit ihm geschlossen haben. Diesen alten Hass hat Saruman wieder angefacht. Und wenn sie einmal in Wut sind, können sie grimmig dreinschlagen. Ob es morgen oder Abend wird, sie werden nicht aufgeben, bevor nicht Theoden gefangen ist. Oder sie selbst tot sind. »Dennoch, mir bringt der Tag Hoffnung«, sagte Aragorn. »Heißt es nicht, die Hornburg sei nie eingenommen worden, wenn Menschen sie verteidigten?« »So sagen die Barden«, sagte Eomer. »Dann wollen wir sie verteidigen und hoffen«, sagte Aragorn. Während sie noch sprachen, erschallten Trompeten. Dann krachte und blitzte es, eine Rauchwolke stieg auf. Das Wasser des Klammbachs ergoss sich schäumend und prasselnd nach draußen. Es wurde nicht mehr gestaut. In den Wald war ein klaffendes Loch gesprengt worden. Ein Haufen dunkler Gestalten strömte hinein. »Sarumans Teufelswerk«, rief Aragorn. »Sie sind, während wir hier redeten, wieder in die Rinne gekrochen und haben unter unseren Füßen das Orthanc-Feuer gezündet.« »Elendil! Elendil!« rief er und sprang hinunter in die Bresche. Aber schon wurden 100 Leitern an die Mauer gestellt, und der letzte Sturmangriff rollte heran über den Wall und unter dem Wall hindurch wie eine dunkle Woge über eine Sandbank. Die Verteidiger wurden weggefegt. Manche der Männer wurden in die Klamm zurückgedrängt, tiefer und tiefer hinein, fallend oder fechtend und Schritt für Schritt zu den Höhlen hin zurückweichend. Andere versuchten, sich zur Burg durchzuschlagen. Eine breite Treppe führte aus der Schlucht auf den Felsen und zum hinteren Tor der Hornburg hinauf. Am Fuß der Treppe stand Aragorn. In seiner Hand gleiste noch immer Anduril, und der Respekt vor der Klinge hielt die Feinde einstweilen auf, während diejenigen, die sich zur Treppe gerettet hatten, einer nach dem anderen zum Tor hinaufstiegen. Hinter Aragorn kniete Legolas auf den oberen Stufen. Er hielt den Bogen gespannt, mit dem letzten aufgelesenen Pfeil, den er noch hatte, bereit, den ersten Ork zu erschießen, der es wagen würde, sich der Treppe zu nähern. »Alle, die entkommen konnten, sind drinnen, Aragorn«, rief er. »Komm herauf!« Aragorn drehte sich um und rannte die Treppe hinauf, aber vor Müdigkeit strauchelte er. Sofort stürmten die Feinde vor. Johlend kamen die Orks die Treppe hoch, die langen Arme schon nach ihm ausgestreckt. Der Vorderste fiel mit Legolas letztem Pfeil in der Kehle. Aber die anderen setzten über ihn hinweg. Dann krachte ein großer Stein von der Außenmauer herabgeschleudert auf die Treppe und warf sie zurück in die Klamm. Aragorn erreichte die Tür und rasch wurde sie hinter ihm zugeschlagen. »Schlecht steht es um uns, Freunde«, sagte er und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. »Ziemlich schlecht«, sagte Legolas, »doch nicht hoffnungslos, solange wir dich haben.« »Wo ist Gimli?« »Ich weiß nicht«, sagte Aragorn. »Ich sah ihn im Gefecht in der Klamm hinter dem Wall, aber wir wurden von den Feinden auseinandergedrängt.« »O weh, schlechte Nachricht«, sagte Legolas. »Er ist stark und tapfer«, sagte Aragorn. »Hoffen wir, dass er sich zu den Höhlen retten kann. Da wäre er für eine Weile sicher, sicherer als wir. Es wäre eine Zuflucht, ganz nach seinem Geschmack.« »Darauf muss ich hoffen«, sagte Legolas. »Aber ich wünschte, er wäre hierher durchgekommen.« »Ich wollte ihm berichten, dass ich nun bei 39 bin.« »Wenn er sich zu den Höhlen durchschlägt, wird er deine Zahl übertreffen«, sagte Aragorn. »Noch nie habe ich jemanden so mit einer Axt spielen sehen.« »Ich muss Pfeile suchen«, sagte Legolas. »Wäre nur diese Nacht schon vorüber, dass ich bei besserem Licht zielen könnte.« Zu seinem Schrecken erfuhr er, dass Eomer die Burg nicht erreicht hatte. »Nein«, »auf den Felsen ist er nicht gekommen«, sagte einer von den Westfoldern. »Ich sah ihn zuletzt an der Einmündung in die Klamm, wie er dort kämpfte und Männer um sich sammelte. Gamling war bei ihm und der Zwerg, aber ich kam nicht zu ihnen durch.« Aragorn ging weiter, durch den Innenhof und treppauf zu einem Zimmer hoch oben im Turm. Dort stand der König, ein dunkler Umriss vor einem schmalen Fenster, und schaute ins Tal hinaus. »Wie steht's, Aragorn?« sagte er. »Den Klammwall haben sie eingenommen, Herr, und die Verteidiger weggefegt. Aber viele sind hierher auf den Felsen entkommen.« »Ist Eomer hier?« »Nein, Herr. Aber viele von unseren Mannen haben sich in die Klamm zurückgezogen und manche sagen, Eomer sei bei ihnen. An den engen Stellen der Schlucht können sie den Feind aufhalten und sich in die Höhlen retten. Welche Aussichten sie dann haben, weiß ich nicht. Bessere als wir. Vorräte, heißt es, haben sie genug. Und die Luft ist gut dort, weil sie durch tiefe Spalten im Fels abzieht. Gegen entschlossene Männer kann niemand den Eingang erzwingen. Sie können sich lange halten. Aber die Orks haben eine neue Teufelei aus dem Orthanc mitgebracht, sagte Aragorn. Sie haben ein Sprengfeuer. Und damit haben sie den Wall eingenommen. Wenn sie in die Höhlen nicht eindringen können, werden sie vielleicht die Eingänge sprengen, so dass niemand mehr herauskommt. Doch jetzt dürfen wir nur noch an unsere eigene Verteidigung denken. »Ich verzehre mich in diesem Gefängnis«, sagte Theoden. »Hätte ich mit eingelegter Lanze an der Spitze meiner Männer in die Schlacht reiten können, vielleicht hätte ich dann noch einmal Kampfesfreude verspürt und dabei mein Ende gefunden. Doch hier bin ich zu nichts nütze.« »Ihr befindet euch immerhin in der stärksten Festung der Mark«, sagte Aragorn. »In der Hornburg haben wir bessere Aussichten, euch zu verteidigen, als in Edoras oder selbst in Dunharg in den Bergen.«